Kommen Sie bitte. Was machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert? Mir gefällt es hier. Barbara, ein Film von Christian Petzold. Musik Stefan Will. Silberner Bär 2011 für die beste Regie. Oscar nominiert für den besten ausländischen Film. Man ist ja von Musik umgeben. Die Musik wird benutzt. Die wird benutzt, um Wahlen zu gewinnen, um Gefühle zu steuern. Und wenn man das in dem Film weitermacht, dann hat man versagt. Das Kino ist kein Parteitag und ist auch keine Werbung. Christian Petzold. Wenn die Musik so ist, dass sie uns pathetische Schauer über den Rücken jagt, habe ich Schwierigkeiten. Wir machen die immer noch diese Sachen aus Spiel mit das Lied vom Tod. Die Kamera zieht hoch hinter Claudia Cardinale her, ja, über das Haus hinweg und die Musik wird auch sphärisch. Und das mag ich nicht. Mit den Ohren sehen. Die Soundwelt des Kinos. Von Burkhard Reinertz. Do you know how long you kept me waiting last night while you went to the newspaper for 10 minutes? Do on a newspaper in the middle of the night. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Alles begann 1895 in Paris. Kurz nach Weihnachten im Grand Café am Boulevard Capucine. Zum ersten Mal sahen die Leute bewegte Bilder auf einer Leinwand, projizierte Bilder. Die Brüder Lumière hatten das erfunden und ein Programm zusammengestellt, das abwechslungsreich war, das beschaulich und lustig war und gleichzeitig auch sehr spannend, erzählt der Filmkritiker, Musikwissenschaftler und Pianist Daniel Kotenschulte. Kurze Schwarz-Weiß-Filme von nur einer Minute Dauer begeisterten oder erschreckten die Zuschauer. Ein Zug fuhr in den Bahnhof ein und löste im Saal eine kollektive Panikattacke aus. Die Zuschauer dachten, sie würden geradewegs überrollt. Ja, der Zug fährt hier ein und so ein Zug war damals ja sehr unheimlich auf der Leinwand. Steigen die Leute halt aus und alles ist schön. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor. Ja, man sagt ja, dass die Leute sich erschreckt haben vor dem Einfahren in Zug und dann ist er aber glücklich angekommen und alle sind in Sicherheit und deswegen vielleicht ein harmonischer Ausklang. Schon in der Geburtsstunde des Kinos begleitete ein Pianist die bewegten Bilder. Warum, das weiß bis heute keiner so genau. Sollte die Musik das Klappern des Projektors übertönen, die fehlende Sprache ausgleichen oder, wie in Bars und Restaurants üblich, für einen angenehmen Hintergrundsound sorgen? Die Filme waren ja sehr dramatisch und sehr stimmungsvoll und die Pianisten spielten dann das aus ihrem Repertoire, was dazu passte. Also die Mondscheinsonate von Beethoven vielleicht, wenn es stimmungsvoll war, oder etwas Wagnerianisches, wenn es dramatisch wurde, und die Überleitung improvisierten sie. Einige Produzenten legten später den Filmrollen Hinweise bei, unter welchem Filmausschnitt welche Musik zu spielen sei, die sogenannten Cue-Sheets. Schon bald gab es Nachschlagewerke für alle erdenklichen Stimmungen. Kinokapellmeister Augen auf. Eine wichtige Neueinrichtung. Mein Expressversand in- und ausländischer Kinomusik in jeder Besetzung. Ein einziger Versuch wird Sie von meinem Riesenlager überzeugen. Musik Augustin, Berlin. Der Stummfilm war eine technische Sensation. Doch schon bald alarmte das Interesse der Zuschauer an den schlichten Vorführungen. Die Filmindustrie reagierte. In dem Moment, wo die Kinos feste Häuser waren und sich an ein anspruchsvolles Publikum wendeten, wurden die Filme komplexer. Es waren große arbeitsteilige Produktionen nötig. Riesige Ausstattungsfilme entstanden und dazu musste auch eine andere Musik gespielt werden, eine sinfonische Musik, die den Ansprüchen dieses anderen Kinos gerecht wurde. Die neuen Aufführungspaläste konnte weder ein einzelner Pianist, eine Kinoorgel oder ein kleines Streicherensemble beschallen, nur ein ganzes Kinoorchester. '1925 hatte Chaplin sich so entwickelt, dass er ein großes Drama Goldrausch machte, das Drama und Komödie in einem war. Und gleichzeitig blühte in Russland die Avantgarde. Sergei Eisenstein drehte Panzerkreuzer Potjomkin. Eine Besonderheit des deutschen Films, die dann auch weltweit erfolgreich war, war der Expressionismus, der aus der Malerei in das Kino kam, unter anderem das kriminelle Zutat Caligari von Robert Wiene oder von Murnau Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens. Und diese Sinfonie war eben auch eine musikalische. Hans Erdmann hatte das für den Film komponiert. Das Jahr 1927 revolutionierte das Kino. Der Tonfilm löste den Stummfilm ab. Im Film Der Jazzsänger sprach zum ersten Mal ein Mensch von der Leinwand herab zum Publikum, was in den New Yorker Kinos zu wahren Begeisterungsstürmen führte. Die stummen Leinwandgestalten begannen plötzlich zu sprechen und wirkten dadurch lebendiger. Für die Filmmusik hatte der Aufstieg des Tonfilms radikale Konsequenzen. Abgesehen von der Untermalung des Vor- und Abspanns erschien sie erst einmal überflüssig. Mitten in der Zeit der Weltwirtschaftskrise wurden Tausende von Kinomusikern arbeitslos. Mit Kampagnen und Flugblättern wehrten sie sich vergeblich gegen den Tonfilm. Die große Lüge des Tonfilms. Der Tonfilm hält nicht, was er verspricht. Das Kino soll euch nach des Tages Last erfreuen und entspannen. Das Kino soll euch gute Musik bieten. Erfüllt der Tonfilm eure berechtigten Wünsche? Nein. Der Tonfilm verdirbt Gehör und Augen. Der Tonfilm wirkt nervenzerrüttend. Fordert lebendes Orchester. Meidet den Tonfilm. In Deutschland war Walter Ruttmanns Melodie der Welt aus dem Jahr 1929 der erste abendfüllende Tonfilm. Die Gewinne der Filmkonzerne stiegen in Amerika auf Rekordniveau. Während die Kinomusiker ihre Arbeit verloren, entstanden in den Filmstudios im Laufe der Zeit differenzierte Musikdepartments mit Arrangeuren, Toningenieuren und ganzen Filmorchestern. In Babelsberg wurde 1932 das erste Ufer-Symphonieorchester gegründet. Die wenigen Stummfilmmusiker, die noch einen Job hatten, spielten jetzt in den Filmstudios, zum Beispiel in Hollywood, wo Max Steiner symphonische Filmmusiken für zum Beispiel King Kong komponierte. Und da es erreichte, nicht nur die Untermalung weiter zu betreiben wie im Stummfilm, sondern auch die Dialoge einzumischen und zu integrieren. Das, was heute Hollywood-Symphonik genannt wird. Großflächige Musikpassagen, die fast den ganzen Film begleiten, selbst unter den Dialogen. Wobei im sogenannten Underscoring die Sprachspur einfach heruntergezogen wird. Die Hollywood-Symphonik spiegelte das Geschehen auf der Leinwand 1:1. Bei dramatischen Szenen kamen die tiefen Streichinstrumente wie Kontrabässe oder Violoncelli zum Einsatz. Bei romantischen Liebesszenen wimmerten die Streicher. Heldenhafte Kampf- und Actionszenen waren den Blechbläsern vorbehalten. Der Schweizer Musikwissenschaftler Hans-Jörg Pauli unterscheidet drei unterschiedliche Arten von Filmmusik. Als paraphrasierend bezeichne ich eine Musik, deren Charakter sich direkt aus den Bildinhalten ableitet. Als polarisierend bezeichne ich eine Musik, die Kraft ihres eindeutigen Charakters inhaltlich neutrale oder ambivalente Bilder in eine eindeutige Ausdrucksrichtung schiebt. Als kontrapunktierend bezeichne ich eine Musik, deren eindeutiger Charakter den Bildern, den Bildinhalten klar widerspricht. Stefan Will hat fast alle Filme Christian Petzolds instrumentiert. Der Hamburger Filmkomponist macht keinen Hehl daraus, dass ihn die paraphrasierende Technik der Hollywood-Symphonik langweilt. Ich unterteile das immer in wirklich rein illustrative begleitende Musik, wie man sie zum Beispiel in einem Comicfilm hat, wo die Musik wirklich genau das doppelt, was im Bild passiert oder was in dem Kopf der Menschen vor sich geht, bis zum anderen Extrem, wo die Musik eigentlich exakt das Gegenteil von dem macht, was man sieht. Also da gibt es eine romantische Liebesszene und die Musik macht eine schräge, kakophonische Atmosphäre, die total bedrohlich ist. Die Musik nimmt da eine Position ein, die weit über das Bild hinausgeht, was man sieht. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Zwischenstufen, wie die Musik sich immer mehr entfernen kann von dem, was man im Bild eigentlich sieht. Und ich finde diesen Ansatz eigentlich interessanter, wenn Musik nicht einfach nur doppelt, sondern einen eigenen Standpunkt einnimmt. Max Steiner schuf mit King Kong nicht nur den ersten großen Soundtrack der Hollywood-Symphonik, er war es auch, der das auf Richard Wagner zurückgehende Leitmotiv in die Filmmusik einführte. Es soll die Handlung des Films strukturieren und den Zuschauern helfen, Personen, Orte oder Ideen besser zuzuordnen. Mit das bekannteste Leitmotiv der Filmgeschichte. Das Tara-Thema aus Vom Winde verweht. Die 30er und 40er Jahre gelten als goldene Ära der orchestralen Filmmusik. Die wichtigsten Komponisten dieser Zeit waren bereits erfolgreich, bevor sie sich Hollywood zuwandten. Und die meisten hatten eines gemeinsam. Sie waren Europäer, die vor dem Terror des Dritten Reichs geflohen waren. Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Franz Waxman und Friedrich Holländer. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bekam das Hollywood-Kino Probleme. In der Weltwirtschaftskrise und während des Krieges waren die Menschen ins Kino geströmt. Jetzt blieben sie zu Hause und ließen sich von ihren Schwarz-Weiß-Fernsehern unterhalten. Die Filmkonzerne versuchten dagegen zu halten, mit Breitbandformat, Farbe und Monumentalfilmen. Auch die Hollywood-Symphonik kam auf den Prüfstand und geriet bis zur Rückkehr einer geläuterten Orchestralmusik in den 70er Jahren ins Abseits. Der Regisseur Howard Hawks feuerte 1962 seinen Komponisten, als er in dem Abenteuerfilm Hatari Streicher einsetzen wollte. Bloß keine Geigen, war die Devise, die Henry Mancini dann mit Schweineorgel, Blech und Holzbläsern im berühmten Elephant Walk umsetzte. Ab den 50er Jahren waren dann zeitgenössischer Jazz, Rock'n'Roll und später Rockmusik mit Synthesizer oder E-Gitarre als Leitinstrument angesagt. Six that I knew about for sure. Close enough to blow their last breath in my face. But this time, it was an American and an officer. Thank you. In den 60er Jahren machte eine neue Generation von Filmemachern und Musikern ihre ersten Erfahrungen mit dem Medium Film. Heute sind deren Filme und Klänge auf den Festivals der Welt zu sehen und zu hören. In Deutschland neben anderen auch der Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold und sein Komponist Stefan Will. Die beiden hatten sich zufällig über eine gemeinsame Freundin bei einem Videoabend kennengelernt. Natürlich gab es Filmmusikerfahrungen im Kino unterm Hallenbad, war es natürlich Easy Rider und es war der Song Born to be Wild natürlich und auch die Songs der Birds, die wir dann alle gekauft haben. Aber das waren eher so Songs und Jugend. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. Die ersten Filme, bei denen mir Musik aufgefallen ist, waren zwei Stanley Kubrick-Filme. 2001 Odyssey und der andere war Barry Lyndon. Das war deswegen so, weil dort Musik verwendet wurde, die ich eigentlich als pure Musik kannte und sie dort plötzlich in einem Bilderkontext auftauchte und eine andere Bedeutung bekam und eine Funktion, die ich vorher so nicht gesehen habe. Bei Barry Lyndon war das dieses Händelstück und bei 2001 war es Richard Strauss, also sprach Zarathustra. Filmmusik, die entweder unter oder neben oder über dem Film läuft, habe ich erst innerhalb dieser Hitchcock-Retro entdeckt, als der Hitchcock von Franz Waxman zu Bernard Herrmann gewechselt ist. Auch ein deutsch-jüdischer Exilant. Wir haben ja im Grunde genommen alles verloren zwischen 33 und 45. Der Bernard Herrmann ist so eine Mischung aus Wagner und Mahler. Und als diese Filme da alle liefen, also Vertigo, North by Northwest, Marnie, da habe ich den Bernard Herrmann und die Filmmusik zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, weil diese Melodien gingen weiter, wenn der Film zu Ende war. Und irgendwie arbeiteten die. Das war im Grunde eine sehr klassische und gleichzeitig aber auch sehr moderne Form von Filmmusik, die Hitchcock benutzte. Ich fing dann an, nur noch ins Kino zu gehen, völlig vernerdet. Diese Filmmusik aus Taxi Driver, dieses berühmte Thema, las ich dann später in den Credits, dass das auch von Bernard Herrmann ist. Und das dachte ich, das ist eine Verbindung, dass jemand in den 50er Jahren für den Hitchcock arbeitet, dann in den 70er Jahren für Scorsese. Beide Male hat man das Gefühl, dass eine Gesellschaft in der Auflösung ist. Wie Taxi Driver löst sich etwas auf, als ob die Musik melancholisch zurückschaut auf etwas, was gerade verschwindet. Ja, und dann Fahrstuhl zum Schafott mit der improvisierten Musik vom Miles Davis Quartett oder Quintett war es, glaube ich. Das war für mich auch totaler Meilenstein. In den Stunden zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen des 4. Dezember 1957 entstand in Paris eine Filmmusik der besonderen Art. Der junge Filmregisseur Louis Malle hatte Miles Davis bereits am Flughafen abgefangen, um ihn als Komponisten für seinen ersten Spielfilm zu gewinnen. Fahrstuhl zum Schafott, ein Film noir mit Maurice Ronet und Jeanne Moreau in den Hauptrollen. Das Quintett des Trompeters gab ein Konzert im Théâtre Olympia und gastierte anschließend 3 Wochen lang im Club Saint-Germain. Miles Davis ließ sich auf den Vorschlag von Louis Malle sofort ein. Zusammen mit seiner Band sah er sich die vom Regisseur ausgewählten Szenen an und begann zu improvisieren. Es gab weder Arrangements noch Proben oder festgelegte Akkordwechsel. Die Musik karg, skizzenhaft, minimalistisch und doch von einer suggestiven Kraft. Ein glücklicher Moment der Filmmusikgeschichte, in dem Bild und Klang in einer Art Kernfusion zusammenschossen, schrieb Manfred Pabst in der Neuen Zürcher Zeitung. Fahrstuhl zum Schafott war einer der ersten Filme, in denen Jazzklänge und bewegte Bilder stimmig zusammenfanden. 2 Jahre vorher Otto Preminger's Der Mann mit dem goldenen Arm. In der Hauptrolle Frank Sinatra als Schlagzeuger und Ex-Junkie. Es sollten etliche Jazzfilme folgen. Herausragend Bertrand Taverniers Round Midnight mit Dexter Gordon als Saxophonist. Ennio Morricone war mit Sicherheit auch eine frühe Prägung. Also an dem kommt man, glaube ich, kaum vorbei. Also einerseits wegen seiner harmonischen Vielfalt und seiner unglaublichen Melodien, die es natürlich nicht in allen Filmen gibt. Also ich kenne auch schlechte Filmmusik von ihm, aber da gibt es ein paar Beispiele, die sind so sensationell. Zum Beispiel die Burroughs Theme aus Sergio Leones Film Es war einmal in Amerika. Robert De Niro in der Grand Central Station New York. Selten hat Filmmusik dem Schmerz und der Süße der Erinnerung im Gesicht eines Schauspielers eine intensivere Stimme gegeben. Wenn ein Regisseur will, dass die Musik funktioniert, muss er ihr Raum geben. Ennio Morricone. Morricone kommt ja aus der italienischen Avantgarde-Musik und hatte unglaublich gute Arrangements. Mir ist dann irgendwie auch klar geworden, eigentlich sind es die Arrangements und nicht die Melodien, die eine gute Filmmusik ausmachen. Als ich dann Delarue gehört habe, der im Grunde genommen einfach nur Bachs Cello-Suite Nummer 1 einfach arrangiert und das mit Barbers Violinkonzert verbindet, ja, und plötzlich wird das ein Raum, macht die Filmmusik eine Tür auf. Und das ist etwas, was mich eigentlich bis heute beschäftigt, wie Musik einen Raum aufmachen kann und an welcher Stelle sie das macht. Toute la musique. Von allen künstlerischen Bereichen besteht für mich die engste Verwandtschaft zwischen Musik und Film. Es geht ja im Film darum, Zeit zu gestalten. Gardiner. Richter. Dauer, sonst das Maß der Zeit, wird im Film dazu eingesetzt, die Zeit vergessen zu machen. Auch das, was man Phrasierung nennt, also der erzählerische Gestus, kommt aus der Musik. Ich glaube, dass im Film und in der Musik die Klarheit und Stimmigkeit, die Atmosphäre das Wichtigste sind. Der Ton, die Geräusche, der Rhythmus. Manfred Eicher, ECM Records. Auf keiner Konzertbühne der Welt erreicht Musik derartig viele Zuhörer wie im Kino. Die meisten Filmmusiker fristen dagegen ein Dasein jenseits des Rampenlichts. Ausnahmen sind John Williams, Ennio Morricone oder der Hollywood-Star Hans Zimmer. In keinem Konzertsaal ist das Publikum derart gemischt wie im Kino und extrem unterschiedlicher Musik ausgesetzt. Nirgendwo sonst hören Menschen derartig avantgardistische Töne wie im Kino. Sogenannte neue Musik, der sich im Konzertsaal nur eine Minderheit von geschulten Hörern aussetzen würde, dominiert ausgerechnet den Blockbuster »Der Exorzist« von William Friedkin. Unter anderem Klänge von Anton Webern, Krzysztof Penderecki und Hans-Werner Henze. Ein unserer Lieblingsfilme ist The Long Goodbye von Robert Altman. On some other street, two people meet. John Williams hat, glaube ich, die Filmmusik gemacht. Und der hat einen fantastischen Song im Stile von Cole Porter geschrieben. Ne? It's a long goodbye and it happens every day. So, das ist ein großes Abschiednehmen von Menschen, die wissen, dass sie nie zusammenbleiben können und dass das ganze Leben ein einziges Abschiednehmen ist. Dieses Stück zieht sich durch den ganzen Film hindurch. Wenn der Elliot Good einen Supermarkt betritt, ist das die Musak in dem Supermarkt. Wenn er nach Mexiko fährt, um rauszubekommen, ob sein Freund dort unter Eis liegt, also die Leiche eingeeist ist, zieht eine Beerdigungskombo von Mariachis vorbei und spielen auch diesen Song. Also wir haben nur einen einzigen Song, der in allen möglichen Variationen durch den Film durchgeht. Und das fanden wir beide genial. Ich glaube, dass alle Filme, die mir was bedeutet haben, sowieso nur ein Thema haben. Ja? Also die variieren das Thema, aber sie füllen nicht ein Thema neben das andere. Weshalb auch in Christian Petzolds Filmen oft nur ein zentrales Thema auftaucht. Bei Drei Leben haben wir das versucht, indem das Hauptthema dann nochmal in einem Song verarbeitet wird, der sozusagen die Hauptmelodie übernimmt, aber eben so ein Brasil-Song, der dann in einer Partyszene auftaucht. Cansaço, uma espera abatida. Corpo exausto de desilusão. Quero alcançar todo o tempo perdido. Só pra lembrar que não foi tudo em vão. Viele Filme Ende der 70er, Anfang 80er sieht, sind die Musik verseucht. Es ist sehr, sehr schwer, finde ich, noch hinter der Musik noch die Schönheit des Films zu entdecken. In den letzten Jahren die Entdeckung der Stille hat mir sehr gefallen, weil es auch von einer Liebe zur Musik erzählt, weil man sie eben nicht benutzte. Diese Haltung Christian Petzolds hat Konsequenzen für die Arbeit von Stefan Will. Sparsam eingesetzte Akzente sind viel schwieriger zu komponieren als ein Breitbandscore, der den Film permanent begleitet. Ich habe mein ganzes Leben lang Musik komponiert, aber die beste Art von Musik ist für mich immer noch die Stille. Maurice Jarre. Aus Liebe zu Musik muss ich auf Musik manchmal verzichten. Bei kaum einem anderen Regisseur spielt Musik eine so geringe Rolle wie in den Filmen Andrei Tarkowskis. Bei wenigen bilden Stille und Geräusch so sehr den Raum, ersetzen Regen oder Schritte den Klang und Rhythmus der Musik. In seinem Essayband »Die versiegelte Zeit« schreibt Tarkowski, wie einfältig ihm Musik als Handlungsverdoppler und Gefühlsverstärker erscheint. Man könnte fast vergessen, dass die Welt schon von sich aus sehr schön klingt, dass das Kino überhaupt keine Musik benötigt, wenn wir nur richtig zu hören lernten. Wer wie Tarkowski nach der inneren Zeit der Stille sucht, muss konsequenterweise den Einsatz von Musik reduzieren, um die Wirkung der Bilder nicht zu gefährden. Tarkowski nimmt den Ausdruck der Gesichter als Melodie und die Bewegung der Kamera oder die Geräusche eines Zugs als Metrum. Der Film an sich wird bei ihm zu Musik. In den 70er Jahren haben wir viel mehr perkussive Musik plötzlich, die eben von Jazzleuten stammt. Die dramatischen Szenen sind viel minimalistischer untermalt, als man es vorher gemacht hätte. oder es waren die 90er Jahre dann, wo er für Rain Man mit afrikanischen Rhythmen arbeitete, also einfach einen rein perkussiven Sound als Basis für eine Dramaturgie benutzte. Und das wurde eben vielfach imitiert, zum Beispiel eben von Newman in American Beauty. Der Trend, den der Filmkritiker und Musikwissenschaftler Daniel Kuttenschulte beschreibt, hat die Klanglandschaft des Kinos deutlich verändert. Zwar gibt es in manchen Filmen weiterhin orchestrale Scores, doch bei Produktionen jenseits von Hollywood haben sich kargere Klänge durchgesetzt. Neu ist die Bedeutung von elektronischen Instrumenten, entweder als einzige Basis der Musik oder als Zusammenspiel von Elektronik und Orchester. Bereits Ende der 80er Jahre komponierte James Horner den Soundtrack zu »Der Name der Rose« auf dem Synthklavier mit Bausteinen eines gesampelten Orchesters. Tom Tykwer arbeitet mit elektronischen Instrumenten, mit Keyboards, die er dann zusammen mit anderen Musikern im Studio weiterentwickelt, die sich dann auch erweitern lassen. Tykwer hat ja dann auf der Basis seiner improvisierten Musik mit den Berliner Symphonikern gearbeitet im Parfüm. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Musik zu Filmen, die ich vertone, entsteht total unterschiedlich. Bei einer klassischen Komposition sitze ich am Flügel und denke mir das aus, ein Thema oder eine Akkordfolge. Das wird am Computer umgesetzt mit erstmal künstlichen Instrumenten und dann später meist mit echten Musikern. Und je sparsamer die Besetzung ist, desto schwieriger wird es eigentlich. Während hingegen elektronische Musik eigentlich nur am Computer entsteht. Also wenn man sowas sehr Geräuschmäßiges macht, da sitze ich gar nicht am Klavier, sondern da sitzt man am Computer, durchforstet seine Soundbibliotheken und sucht nach dem richtigen Anfang. Das ist so eine Collagenarbeit eigentlich, mehr als ein Komponieren. Die Musik aus der inneren Sicherheit, das sind eher so atmosphärische Fragmente. Es gibt nicht wirklich ein Thema oder eine Melodie. Den haben wir 2000 gedreht. Der Stefan und ich haben in der Zeit angefangen, Musik zu hören, die so ein bisschen aus dem House- und Techno-Bereich kommt, aber eher in Klangteppichen weitergemacht hat. Ich kann mich erinnern, die Musik taucht zum ersten Mal richtig stark auf, als die Familie fliehen muss aus Portugal und in einen Tunnel bei Lissabon fährt, um von dort auf die Autobahn zu kommen. Und in diese Fahrt in den Tunnel hinein, ja, taucht dieses Thema auf. Und in diesem Thema ist etwas drin, was nicht einfach nur heißt fahren, ja, wir sind on the road oder unterwegs, sondern ein Druck ist da drin in der Musik. Ein unglaublicher Druck, der unten im Bass arbeitet. Es ist nicht nur die Musik der Familie, die vereinsamt auf Autobahn dahin driftet, sondern es ist auch der Druck eines jungen Mädchens, die ins Leben will. Und dieses Aufbruchsthema in so einem gelassenen, coolen Stück noch zu versenken, das hat der Stefan großartig gemacht. Du hast recht, wir müssen uns die Wahrheit sagen. Meine Eltern und ich, wir sind in einer Sekte. Das ist wirklich sehr schwer für mich. Du lügst doch. Nein. Mann, hör auf zu lügen. Nein, das stimmt. Ich glaub dir aber nicht, du lügst. Ich weiß nicht, wer ihr seid, oder? Aber ihr habt die Bank überfallen. Ich hab doch recht. Wir leben im Untergrund. Was für ein Untergrund? Im Jahr 2000 dreht Petzold Toter Mann. Ich hab dem Stefan gesagt, es sieht verdammt danach aus, dass es keine Musik geben wird. Und ich wollte nur, dass, wenn der Film zu Ende ist und die traumatisierte Rächerin wird aus diesem Bunker abgeführt, dass das ein so ganz, ganz langer Gang der Vergeblichkeit ist. Sie hat ihr Leben verpasst, der Anwalt hat seine Liebe verpasst, sie sitzen wirklich erschöpft und bis auf die Knochen frierend in einem Krankenwagen und eine Musik, die dem hinterher fühlt. Dafür brauchte ich eine Musik. Und da wir das alles in ganz leichter Zeitlupe gedreht haben, also diese Zeitlupe hat er in dieser Musik auch drin. Und man hat auch das Gefühl, als ob die Musik fast kommentierend sagt, Was machten ihr da eigentlich? Was hatten ihr da angerichtet? Alles okay? Ich habe Laura und mir ein Grundstück in der Türkei gekauft. Ein Ferienhaus? Nee. Soll für immer sein. Mich hat nur das Geld interessiert. Du denkst, das ist nicht so schlimm. Ja, ist es nicht. Was machst du denn da? Nichts. Dachte, da wäre was. Ich finde, du solltest kündigen. Laura ist eine schöne Frau, ne? Ich hab's beobachtet heute Morgen. Die Musik zum Film Jericho, die kommt genau viermal in dem Film vor und unterteilt einerseits den Film in Kapitel und andererseits spiegelt sie auch die tragische Geschichte wider. Barbara, da gibt es ja ganz viele Szenen, wo der Wind pustet und wo sie mit dem Fahrrad durch den Wind fährt. Und irgendwie, ja, waren wir der Meinung, man braucht für den Film eher was Getriebenes. Nina Hoss, als in die Provinz strafversetzte ehemalige Charité-Ärztin, hörte Lieder von Wolf Biermann, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten. Auch Christian Petzold dachte unabhängig von ihr an diese Musik und assoziierte sie mit dem vergeblichen Kampf der deutschen Brigaden gegen den Franco-Faschismus. Eine Art Flamenco-Thema. So eine Musik muss das sein, um diese Aggressivität und Melancholie im selben Moment in dieses Thema zu bringen. Da ist ein Druck in der Musik und auch etwas, was von der Fremde kommt. Und der Kommunismus hat natürlich was Religiöses, irgendwo da draußen in der Zukunft eine bessere Gesellschaft. Davon erzählt die Musik. Alle, die dort in dem Film spielen, sind nicht als Fans des westdeutschen Kapitalismus auf die Welt gekommen, sondern als Sozialisten. Und deshalb sieht man sofort in ihr eine, ich würde sagen, eine Enkelin der Partisanen des Spanischen Bürgerkriegs. Wie und wann die Filmmusik in Petzolds Film entsteht, dafür gibt es keinen festen Fahrplan. Wir haben da eigentlich alles probiert, weiß ich nicht, Musik zum Drehbuch, Musik, bevor ich überhaupt irgendwas wusste, bis zu Musik, wenn der fertige Film da ist. Cuba Libre, das war der allererste Film, den ich für ihn gemacht habe. Da kannte ich noch nicht mal das Drehbuch. Da kann ich eigentlich gar nichts. Er hat mir grob die Geschichte erzählt und daraufhin habe ich eine Musik gemacht und die fand er auch toll, aber das funktioniert von 20 Mal einmal. Das ist eine Musik aus einem Christian Petzold-Film, Drei Leben. Die ist entstanden, bevor gedreht wurde. Also eine von den beiden Musiken, wo das mal geklappt hat, von den beiden Filmen, wo das mal geklappt hat. Wir haben das öfters versucht, ging nie gut, aber in diesem Fall wurde sie dann genauso, wie sie da jetzt ist, auch im Film eingesetzt, von der Cutterin überall drunter gelegt und blieb auch so. Ich mag die nach wie vor sehr gerne und finde auch, das ist eine sehr typische Arbeit für Petzold. Es gibt Musik, die sich so den Bildern unterordnet, dass sie eigentlich überhaupt nicht auffällt. Und das ist so ein Satz, der in der Filmszene kursiert. Eine Filmmusik ist dann gut, wenn man sie nicht bemerkt. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht unterschreiben würde. Weil ich finde, gerade wenn Musik auffällt, hat sie die Chance, nicht nur quasi das zu doppeln, was in den Bildern passiert, sondern eine eigene Funktion, eine eigene Rolle einzunehmen. Das sieht der Filmkritiker Daniel Kotenschulte ganz ähnlich. Ja, eine Musik, die man nicht hört, die will ich auch gar nicht hören. Also die Vorstellung, mit Musik konfrontiert zu sein, die nicht wert ist, aufmerksam gehört zu werden, finde ich unerträglich. Das haben wir genug in Fahrstühlen, auf Flughäfen oder beim Fernsehen. Nein, also Musik möchte ich mit beiden Ohren und mit dem Kopf hören. Und wer mir das Vergnügen raubt, der tut das Gleiche wie eine schlechte Kamera, die bloß den Schauspieler hinterherläuft und keine Bilder macht. Ja, also das wollen wir nicht sehen im Kino. Christian Petzold reagiert empfindlich auf emotional manipulierende Soundtracks. Überwältigungsmusik nennt er solche Klänge. Wir machen die immer noch diese Sachen aus Spielmanns Lied vom Tod. Die Kamera zieht hoch hinter Claudia Cardinale her, ja, über das Haus hinweg, und die Musik wird auch sphärisch. Und das mag ich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass die Themen schwach sein müssen. So starke Themen, die so sind wie Kapiteleinteilungen oder ein Kapitel abschließen oder sagen, hier ist nichts abzuschließen oder wir wissen nicht weiter. Ja, wenn Musik an dieser Stelle steht, mag ich es sehr. Wenn die Musik aber so ist, dass sie uns pathetische Schauer über den Rücken jagt, habe ich Schwierigkeiten. Ne? Und das mag ich dann nur, wenn die Regisseure oder Regisseurinnen, wenn die darüber sich bewusst sind und wenn die nicht total sagen, an dieser Stelle geht der Zuschauer ab wie eine Granate. Nicht zufällig setzen viele Filmemacher auf die emotionale Kraft der Musik. Hören ist ein vitaler Ursinn und vor allem dem Stammhirn des Menschen zugeordnet. In der Entwicklung des Embryos entsteht er als erste Sinneswahrnehmung. Töne dringen tief ins Unterbewusstsein ein, sie gehen unter die Haut. Aus dieser Funktion des Hörsinnes haben Filmtheoretiker gefolgert, das Ohr sei für die emotionale Seite des Films zuständig, sozusagen für die Fühlarbeit, während der Sehsinn, der hauptsächlich in der Großhirnrinde lokalisiert ist, mehr für die rationale Wahrnehmung, für das Zusammenfügen der einzelnen Filmsegmente zuständig sei. Bilder für den Kopf, Musik fürs Gefühl? Daniel Kotenschulte widerspricht. Natürlich entwickeln Bilder Emotionen, sonst hätten wir doch gar nicht die Propagandageschichte. Wir hätten überhaupt nicht diese Erschütterung, die wir haben, wenn wir Bilder vom Holocaust sehen. Alles Quatsch. Die ganze Kunstgeschichte arbeitet mit Gefühlen. Dieses Erbe wird natürlich vom Kino benutzt und bedient. Und das Zweite ist die Musikgeschichte. Und nichts war einfacher, als beide zusammenzuführen. Beim Drehbuchschreiben unternimmt Christian Petzold oft Reisen mit der Bahn. Den Laptop vor sich schaut er aus dem Fenster, denkt an mögliche Szenen des Films und hört mit dem inneren Ohr Musik. Häufig fallen ihm aber auch zu Hause bereits existierende Songs ein, die mit der Stimmung des Drehbuchs korrespondieren. There's just too little love for what the world needs now. Also bei Toter Mann war es von vornherein klar, dass Burt Bacharachs Song What the World Needs Now is Love ist. Und den hörte ich dann auch dauernd. Ich weiß nur, da wurde hier ein Gerüst hochgezogen. Und ich hörte die ganze Zeit diesen Song von Dionne Warwick gesungen. Und dann hörte ich, wie einer da, ich hatte die Vorhänge geschlossen, wie einer draußen sagte, ich glaube, hier wohnt ein Schwuler. Das fand ich wirklich gut. Weil es ist so, morgens um 11 Dionne Warwick Songs aus einer Kreuzberger Wohnung hören, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Ja, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, High Noon, Fred Zinnemann, Dimitri Tiomkin, Musik gesungen von Frankie Lane auf der Schallplatte von Tex Ritter im Film, sowas, Que Sera, Sera, Doris Day. Natürlich, seit der Stummfilmzeit gab es Theme-Songs, Schlager, die promotet wurden durch den Film selbst. Moon River von Henry Mancini aus Frühstück bei Tiffany. Oder Mrs. Robinson und The Sound of Silence von Simon & Garfunkel. Die Reihe der erfolgreichen Filmhits lässt sich bis zur Gegenwart verlängern. Der Titelsong von Titanic, My Heart Will Go On von Celine Dion, war der Hauptgrund für den enormen Erfolg des Soundtracks. 24 Millionen Tonträger wurden allein im ersten Jahr ausgeliefert. Verkaufszahlen, die nur von Saturday Night Fever mit den Songs der Bee Gees übertroffen wurden. Dabei lief der Titanic-Hit nur über dem Abspann und wurde vorher als dezentes Leitmotiv nur an wenigen Stellen des Films angedeutet. Die clevere Doppelvermarktungsstrategie von Film und Titelsong zeigen die James-Bond-Filme. Zu fast jedem Film wurde ein Song komponiert, der in die Charts kam und gleichzeitig den Filmerfolg ankurbelte. Die Interpreten lesen sich wie eine illustre Geschichte der Popmusik. Von Shirley Bassey's Goldfinger über Paul McCartney's To Live and Let Die bis zu Adele im Titelsong von Skyfall. This is the end. What can I say? She's walking away. Deine letzte? Ich hab noch mehr. Am Anfang von der inneren Sicherheit, wo das Mädchen in die Jukebox eine Münze wirft und dann kommt dieser Song raus, was so ein Zeitbruch ist. Ja, ein Song aus den 60er Jahren, plötzlich in einer Szene, die in der Gegenwart spielt, aber davon handelt, dass die Eltern mit einem Traum herumfahren, nämlich dem von ihrer rebellischen Apo oder sogar terroristischen Existenz. Das ist schon höchst eindrucksvoll. Wie heißt du? Jan. Französisch. Und du? Heinrich. Deutsch. Grundsätzlich finde ich Musik unter Dialogen meistens überflüssig, wenn sie so kleine Subtexte irgendwie erzeugt, die man ohnehin, wenn die Leute das gut spielen, dann nimmt man das auch so wahr. Das macht man eigentlich nur, wenn es tatsächlich schlecht inszeniert ist und der Regisseur sagt, okay, hier musst du mir ein bisschen helfen, weil das haben die jetzt nicht so gut gespielt. Das ist in Petzold-Film nicht nötig. Aber ja, Godard hat es so übertrieben. Ja, es ist ein Kunstmittel eigentlich. Que la conscience d'avoir du pays. Un prix trop élevé pour un bénéfice quelconque. Quelconque. Vous aussi, c'est seulement la deuxième chose sérieuse que vous m'avez dite en huit mois. Et vous de là, est-ce que vous auriez quelque chose de mieux à dire? Donner la main a toujours été ce que j'espérais de la joie. Ça va. Eux tous, profilés sur le fond du vert luxuriant de l'été, et l'embrasement royal de l'automne, la ruine de l'hiver. Godard denkt natürlich ganz anders. Der ist ein Montagekünstler, der ist von Eisenstein beeinflusst, der die kontrapunktische Tonbildmontage empfohlen hat. Das heißt, was Sie hören, untermalt nicht das Geschehen linear, sondern setzt etwas entgegen. Und Nouvelle Vague war ein Film, der mir damals die Ohren geöffnet hat, dafür, wie gut man Ton montieren kann. Und zwar nicht nur die Musik, die ja oft auch abreißt, es gibt ja oft ganz harte Übergänge in dieser Filmmusik, sondern auch eben die Geräusche. In der Stummfilm-Ära waren die Projektorengeräusche noch störendes Beiwerk, das mit Klavierklängen zugedeckt wurde. Seit den 70er Jahren gelten Geräusche als kreatives Gestaltungselement im Rahmen des Sounddesigns. So wird der Schuss einer Pistole, der im Alltag eher wie eine Knallerbse klingen würde, nachträglich dramatisiert. Der überlaute Sound der Tennisbälle in Michelangelo Antonionis Blow-Up. Die Deckenventilatoren, die sich in Coppolas Apocalypse Now auch akustisch in Helikopterrotoren verwandeln. Der Gang Jodie Fosters als FBI-Agentin durch eine akustische Hölle im Schweigen der Lämmer. Bei der Endabmischung eines Films verschmelzen künstliche Klangakzente, natürliche Raum- oder Verkehrsgeräusche mit der Dialog- und Musikspur zum Gesamtkunstwerk Film. Aus Liebe zur Musik muss ich auf Musik manchmal verzichten, weil ich glaube, dass die Atmosphäre, der Sound in einem Film auch Musik ist. So wie in Unter den Brücken von Keutner, dass die Frau Angst hat nachts auf dem Schiff und dann kommt jemand an und sagt, das ist doch eine Musik. Das Tau, das Schilf, der Wind. Und dann hört sie das plötzlich in einem Zusammenhang. Und plötzlich ist sie umgeben von Tönen, von einem akustischen Raum. Und dieser akustische Raum öffnet ihr Ohr zur Welt wieder. mit dem Tonmann, dem Andreas Mücke und seinem Team vor 10 Jahren nach der inneren Sicherheit haben wir gemeinsam entschieden, in Zukunft den Sound der Orte, den Originalton wesentlich präziser aufzunehmen und nicht im Studio nachzubauen. Es gibt ja überall Atmos, die man so einsetzen kann und was weiß ich, ganz schnell da eine Hummel und da noch einen Rabe und dann hat man schon so eine halbe Naturatmo oder so. Immer wenn wir eine Szene gedreht haben, bleiben alle stehen und es gibt eine 2-minütige Atmo mit 4 Mikrofonen. Und diese Atmo ist sehr satt und sehr voll und sehr laut. Wenn wir wirklich mal jetzt hier 2 Minuten schweigen würden, würden wir mitbekommen, wie laut die Welt eigentlich ist. Gerade in Barbara, diese Windsequenzen, also sowas kann man ja nicht planen beim Dreh, dass jetzt der Wind stürmt, aber für mich macht es das unglaublich dicht. Da haben wir auch überlegt, macht man da Musik oder nicht? Und ich habe es für mich auch mal ausprobiert. Ich finde, es geht, aber es reicht auch eins von beiden. Zugespitzt hat Petzold den Klang der Welt in seinem Film Gespenster. Christian Petzold erinnert sich, wie er mit seiner Toncrew im Berliner Tiergartenbezirk lange mit geschlossenen Augen dagestanden hat und nur dem Sound der Stadt nachhorchte. Die Stadt hätte ganz nah und gleichzeitig weit weg geklungen. Weißt du? Nina. Toni. Bist du auch müde? Dann lass uns zu dir gehen. Zu mir? Film als Traum, Film als Musik. Keine andere Kunst dringt wie der Film direkt in unser Bewusstsein, direkt in unsere Gefühle, tief in die dunklen Räume unserer Seele. Ingmar Bergman. Mit den Ohren sehen. Die Soundwelt des Kinos. Von Burkhard Reinhardts. Mit Originaltönen des Regisseurs Christian Petzold, des Filmkomponisten Stefan Will und des Filmkritikers Daniel Kotenschulte. Und Zitaten von Ennio Morricone, Maurice Jarre, Manfred Eicher, Hans-Jörg Pauli und Ingmar Bergman. Es sprachen Jean-Paul Beck, Sigrid Burgholder und Bruno Winzen. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anne Bartel. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.